Das Bildungssystem und die Medien sind zum bewusstesten Mittel der professionellen Nutzung der Propaganda-Instrumente geworden. Die Gesellschaft, 80%, liest oder betrachtet nur das, was von der anerkannten Autorität kommt, und nicht von einer Quelle, die von der Behörde nicht anerkannt wird. Unsere Politiker sind die Marionetten in den Händen der Bilderberg-Großindustrie. Es gibt eine falsche Demokratie. Eine Diktatur in einer demokratischen Jacke.